wie Kiel auf Achtelfinalkurs. Die Kieler gewannen gegen den Schweizer Titelträger Schaffhausen mit 30:25. Die Handballer des TSV Hannover-Burgdorf konnten sich in ihrem Bundesligaspiel nicht durchsetzen. Sie verloren gegen Erlangen mit 26:27. Und hier die Lottozahlen. 3, 12, 22, 32, 45, 46. Superzahl 6. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Das Wetter: in der Nacht verbreitet abklingender Schneefall und neben dichten Wolken stellenweise größere Auflockerungen. Zum Morgen hin weitgehend trocken, -2 bis -5 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, von Süden her oft heiter und weitgehend trocken, im Norden noch länger wolkig, -2 bis +4 Grad. Montag nach anfänglichem Nebel oft freundlich und trocken, -2 bis +7 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Ein 40 Jahre altes männliches Skelett, gefesselt an einen alten russischen Abhörsender, führt den isländischen Kommissar Erlendur zurück in die Zeit des Kalten Krieges. Ja? Ich möchte melden, dass ich ein Skelett gefunden habe. Einen Schädel mit einem Loch drin. Wie ist dein Name? Söhner. Und wo ist das? Am Klaver Watten, an der Nordseite. Hast du es mit einem Netz eingefangen? Nein, es liegt auf dem Seeboden. Bist du da getaucht? Nein, ich stehe direkt daneben und sehe es. Also mit anderen Worten, du kannst wie Jesus über das Wasser laufen. Der See ist weg, hier ist kein Wasser mehr, nur trockener Seeboden. Ich bin Hydrologin. Ich habe den Wasserstand kontrolliert und das Skelett gefunden. Es hat ein Loch im Schädel. Okay, dann bleib da, wo du bist. Ich gehe am Wagen vorbei. Kältezone von Arnaldur Indridason. Aus dem Isländischen von Coletta Bürling. Bearbeitung Claudia Katanek. Na, endlich. Sigurdur Olli musste sich unbedingt noch einen Hamburger reinziehen. Und? Es handelt sich um einen Mann. Mittelgroß und höchstwahrscheinlich so um die 40, aber das muss die Gerichtsmedizinerin noch genau feststellen. Wir wissen noch nicht genau, wie lange er im See gelegen hat. 40, 50 Jahre vielleicht. Er hat einen Hieb auf den Kopf bekommen? Ja, so sieht's aus. Aber schwer zu sagen, was für eine Schlagwaffe verwendet wurde. Da sind natürlich keine Spuren mehr am Schädel. Es geht also um einen vorsätzlichen Mord? Alle Morde sind vorsätzlich. Was ist denn das? Weiß der Himmel. Aber damit ist er versenkt worden. Ist das ein Messgerät? So was habe ich ja noch nie gesehen. Vielleicht ein Sender. Ein Sender. Und dieses Seil hier. Er ist also versenkt worden. Er hat das ja wohl kaum selbst arrangiert. Er rudert doch nicht mitten auf den See raus, bindet sich an diesen Apparat an, nimmt ihn in den Arm und lässt sich dann fallen. Das wäre ja wohl der idiotischste Selbstmord der Menschheitsgeschichte. Vielleicht war er Funkamateur. Wie der Leiter der Ermittlung, Kommissar Erlendur Svensson, mitteilte, gibt es in dem Fall des aufgetauchten Skeletts im Kleiverwatten keine neuen Erkenntnisse. Die Gerichtsmedizin konnte bislang nur feststellen, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste eines Mannes handelt, der vor ca. 30 Jahren gewaltsam ums Leben kam. Über die Identität der Leiche ist nach Angaben der Polizei noch nichts bekannt. Das Wetter, ein atlantisch... An Kommissar Erlendur. Es ist jetzt über 30 Jahre her. Und es kommt mir vor, als hätte sich mein Leben und meine Existenz ausschließlich um die Angst vor der Vergangenheit gedreht. Die Ermittlungen werden dich eines Tages zu mir führen. Ich werde dir nun berichten, wie es in Wahrheit gewesen ist. Bei uns zu Hause wurde oft über Politik diskutiert. Meist ging es um das amerikanische Militär in Keflavik. Ich glaubte unerschütterlich an den Sozialismus und spürte ein inneres Bedürfnis, für die Sache einzutreten, um für diejenigen zu kämpfen, die schlechter gestellt waren, die Arbeiter und die Unterdrückten. In der Schule hatten wir damals den Debattierclub Rote Fahne gegründet, durch den die Aufmerksamkeit der Sozialistischen Partei Islands auf mich gelenkt wurde. Im letzten Jahr am Gymnasium, das ich mit Bravour absolvierte, stand für sie fest, dass ich das Zeug hatte, einer der führenden Köpfe der Partei zu werden. Ich erinnere mich noch gut, wie mir der stellvertretende Parteivorsitzende stolz mitteilte, dass ein Studienplatz in Leipzig eine einmalige Gelegenheit sei, den Sozialismus mit eigenen Augen in der Realität kennenzulernen und den Aufbau nach dem Krieg in Europa mitzugestalten. Suchst du jemanden? Oh, ich suche Emil. Aha. Er ist Isländer. Bist du auch aus Island? Ja, und woher bist du? Aus Ungarn, ich heiße Ilona. Ungarn? Wie interessant. Hier trifft man wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Ich bin Thomas. Nett, dich kennenzulernen, Thomas. Hier an der Leipziger Uni sind einige Isländer. Die treffen sich oft in Emils Zimmer. Manchmal müssen wir sie rauswerfen, wenn sie nächtelang singen. Tja, wir Isländer sind wohl für unsere fröhlichen Gesänge bekannt. Aha. Du sprichst ziemlich gut Deutsch. Danke. Ich hab's in der Schule gelernt. Und wie bist du denn an diese Uni gekommen? Wahrscheinlich genauso wie du. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat mir ein Stipendium gegeben. Wenn du willst, kann ich dir bei allem helfen, was man hier so wissen muss. Das ist aber sehr nett. Danke. Kannst du mir sagen, wo Emil ist? Er schiebt wahrscheinlich Rattenwache. Unten im Keller. Hier wimmelt es vor Ratten. Gibt es viele davon? Wenn wir 10 erwischen, kommen 20 nach. Oh. Ja, man schlägt sie am besten mit einer Schaufel tot. Emil kannte ich noch vom Gymnasium. Er war mit mir in dieselbe Klasse gegangen. Es war eine Freude, ihn... Es war eine Freude, ihn hier wiederzusehen. Wir haben ein Skelett im Kleverwatten gefunden. Und jetzt gehen wir alle ungelösten Vermisstenfälle durch. Dass Leopold verschwunden ist, das ist jetzt schon so lange her. Ja. Er war so ein lieber Mensch. Ich ging immer davon aus, dass er zurückkehren würde. Ich wollte nicht glauben, dass er tot sei. Wir hatten uns eine kleine Wohnung gekauft. Wir wollten heiraten, Kinder haben. Ich arbeitete damals in einem Milchgeschäft, 1968. Leopold wollte mich wie jeden Tag von der Arbeit abholen. Er war immer pünktlich. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir schon nach 10 Minuten Sorgen machte. Ich habe das Gefühl, ich stehe immer noch vor dem Milchladen und warte auf ihn. Wir haben die Protokolle gelesen. Du hast das Verschwinden deines Mannes gleich am nächsten Morgen gemeldet? Ich hatte kein Foto von ihm. Ich konnte ihn nur beschreiben. Eine Suchmeldung ging durch Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Aber niemand hat meinen Mann wiedererkannt. Leopold war Vertreter und kam im ganzen Land herum. Er verkaufte landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren. An den sterblichen Überresten im Kleverwatten war ein russisches Abhörgerät gebunden. Ich weiß nicht, was Leopold da oben am Kleverwatten zu tun gehabt haben sollte. Da sind wir nie gewesen. Euer Auto wurde 2 Tage nach Leopolds Verschwinden vor dem Busbahnhof gefunden. Was glaubst du, weshalb er mit dem Wagen zum Busbahnhof gefahren ist? Ich habe absolut keine Ahnung. In den Polizeiprotokollen stand, dass Leopold vorhatte, einen Kundenbesuch zu machen. Der Bauer hat aber ausgesagt, dass Leopold nie bei ihm erschienen ist. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Hat er mit ausländischen Botschaften hier in Reykjavik zu tun gehabt? Mit ausländischen Botschaften? Ja, vielleicht zu denen der Ostblockstaaten. Was meinst du damit? Ich verstehe das nicht. Kannte er jemanden von den Diplomaten? Hat er für sie gearbeitet? Nein, bestimmt nicht. Auf jeden Fall nicht, nachdem ich ihn kennenlernte. Davon weiß ich nichts. Was hattet ihr damals für ein Auto? Eure Fragen bringen mich ganz durcheinander. Warte, es war ein Ford. Ich glaube, das Modell hieß Falcon. Schwarz. Was ist aus dem Auto geworden? Ich habe es verkauft. Ich brauchte Geld. Ich habe nie viel Geld besessen. Woher stammten diese Maschinen, die er verkauft hat? Die Landmaschinen? Ja. Die kamen aus Russland und aus Ostdeutschland. Leopold meinte, sie seien nicht so gut wie die amerikanischen, aber sie waren eben viel billiger. Leipzig war keineswegs so, wie ich es mir gedacht hatte. Ich hatte mir eine alte deutsche Kulturstadt vorgestellt und fand eine triste und düstere Stadt der Nachkriegsjahre vor. Die Universität war hervorragend, auch wenn sie nicht besonders ausgestattet war. Die Bibliothek hatte stark unter den Bombeneingriffen im Krieg gelitten. Manchmal war es so kalt, dass man den eigenen Atem sehen konnte. Du bist doch Hannes. Du bist der einzige von uns Isländern, dem ich noch nicht Hallo gesagt habe. Ich heiße Thomas. Lass mich in Frieden. Oh, entschuldige. Ich wollte dich nicht stören. Du lernst natürlich. Ich habe mich nur gefragt, ob wir vielleicht mal zusammen einen Kaffee trinken könnten oder so. Oder ein Bier oder sowas. Hast du Thomas gesagt? Ja. Wir sind uns noch nie begegnet, aber ich habe schon von dir gehört. Ich weiß, wer du bist. Ich war einmal genau wie du. Was willst du von mir? Nichts. Ich wollte dich nur begrüßen. Weißt du, ich war einmal in Reykjavik auf einer Veranstaltung, wo Wie findest du Leipzig? Boah, es ist scheißkalt hier und das Essen ist wirklich mies, aber die Uni ist ganz gut. Naja, und wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich als erstes dafür kämpfen, dass das Bier erlaubt wird bei uns. Das stimmt. Das Bier ist das Beste an dieser Stadt. Was meinst du damit, dass du einmal so gewesen bist wie ich? Nichts. Du darfst das nicht so ernst nehmen. Das bringt dir nichts. Ich habe die Verkaufsgeschichte des Falcons recherchiert und den letzten Käufer ausfindig gemacht. Er hat den Wagen kurz vor 1980 an einem Betrieb in Kopperwochür verkauft, der Autos ausschlachtet. Die Firma existiert immer noch, da gibt bloß keiner das Telefon. Die machen vielleicht schon Sommerpause. Hat man noch etwas über den Abhörsender herausgefunden? Oh, die Technik untersucht das Gerät immer noch, versuchen irgendeinen Spezialisten aufzutreiben. Wäre es nicht angebracht, vielleicht mit einem von den Oldies aus dem Außenministerium zu reden? Ja. Finde heraus, wer da in Frage kommt. Jemand, der sich noch an die Zeit erinnern kann, als der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt war. Geht es wirklich um Spionage in Island? Ich weiß es nicht. Es ist doch offensichtlich, dass amerikanische Kapitalisten mit Hilfe von Rundfunksendern antikommunistische Propaganda in Ungarn verbreiten. Lothar war unser Betreuer im Wohnheim, an den wir uns wenden konnten und der uns behilflich war. Er sprach sehr gut Isländisch und wollte die Saga vom weisen Jaul ins Deutsche übersetzen. Lothar, können wir nicht einfach feiern? Genau. Ja, du hast ja recht. Jetzt reicht's mit Politik. Prost! Wo ist denn eigentlich Hannes? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich in seinem Zimmer verkrochen. Der kommt aber auch nicht zu den FDJ-Veranstaltungen oder zu den Vorträgen. Bei den freiwilligen Arbeitseinsätzen habe ich ihn auch noch nie gesehen. Ist sich wohl zu fein dafür, in Ruinen herumzubuddeln. Hält sich für was Besseres. Thomas, du hast doch mit ihm gesprochen, oder? Ja, ich glaube, Hannes will einfach so schnell wie möglich sein Studium zu Ende bringen. Ja, ist immerhin sein vorletztes Semester. Er hieß doch immer, dass er so eine große Nummer in der Partei werden soll. Er hat immer gehört, dass Hannes solche Führungsqualitäten besitzt. Davon ist hier aber nicht viel zu merken. Ja. Hallo, ich habe gehört, dass es hier eine Weihnachtsfeier gibt. Na ja, klar, komm doch rein, Ilona. Setz dich. Es ist noch genug von der Lammkeule übrig. Hallo, Thomas. Hallo, Ilona. Hier ist noch Platz. Dann komme ich zu dir. Was sind denn das für Scheußlichkeiten? Ein Schafskopf. Halbiert und über einem Feuer geflammt. Wer ist denn sowas? Na, wir Isländer. Und der schmeckt wirklich sehr gut. Zunge und das Oh, das Backenfleisch. Esst ihr etwa auch die Augen und die Lippen? Ja, die Lippen sind das Beste. Nach den Augen. Da müsst ihr wohl immer wenig zu essen gehabt haben, wenn ihr euch so etwas zu Gemüte führt. Island war immer ein sehr armes Land. Wir kriegen hier auch immer viel zu wenig Fleisch. Das stimmt. Ich muss zugeben, das schmeckt aber lecker. Aber nicht so gut wie die Augen. Seit 1960 hat es eine ganze Reihe von sowjetischen und später russischen Botschaftern auf Island gegeben. Diejenigen, die hier in den 60er Jahren und zu Anfang der 70er tätig waren, sind alle längst tot. Ich bezweifle aber auch, dass sie etwas über ein russisches Gerät in diesem See gewusst haben. Genauso wenig wie ich. Aber Sie haben doch hier während des Kalten Krieges Spionage betrieben. Oder es zumindest versucht. Das war vor meiner Zeit. Dazu kann ich nichts sagen. Heißt das, dass Sie heutzutage keine Spionage mehr betreiben? Amerika braucht den überdimensionalen Flugzeugträger Island nicht mehr. Niemand begreift, was dieser mordsteure Stützpunkt hier überhaupt soll. Wenn wir in der Türkei wären, könnte man es verstehen. Aber Angehörige der russischen Botschaft sind wegen Spionageverdacht des Landes verwiesen worden, als der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt war. Da wissen Sie aber mehr als ich. Aber falls wir Agenten in unserer Botschaft hatten, waren es bestimmt nur halb so viele, wie es CIA-Spione in der amerikanischen Botschaft gab. Haben Sie sich dort mal erkundigt? Ein Zementklotz und ein tiefer See. Klingt ganz wie ein amerikanischer Gangsterfilm, meinen Sie nicht auch? Kein Zementklotz. Es war ein russischer Apparat, der bei dem Skelett gefunden wurde. 1973 hat man zahlreiche solcher Geräte im Klaverwatten gefunden. Sendegeräte, Kurzwellensender, Aufnahmegeräte und sogar Radios. Alle aus Ostblockstaaten. Das meiste aus der Sowjetunion. Ja, das ist möglich. Hier gab es viele andere Botschaften der Ostblockländer, die damals Geräte aus der ehemaligen Sowjetunion verwendet haben. Unsere Botschaft muss damit nicht das Geringste zu tun gehabt haben. Was für einen Grund kann es dafür gegeben haben, dass man die Apparate in den See geworfen hat? Gab es keine andere Methode, sowas loszuwerden? Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Außerdem habe ich jetzt einen Termin. Hätte der Mann aus Klaverwatten aus dieser Botschaft sein können? Nein. Wird jemand aus der damaligen Zeit vermisst? Nein. Und das wissen Sie einfach so, ohne es zu überprüfen? Ich habe es überprüft. Von uns wird niemand vermisst. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Und jetzt, auf Wiedersehen. Ich habe den Vormittag damit verbracht, den Bauern ausfindig zu machen, der auf Leopold im Fort Felten gewartet hat. Er hat um 1980 Hof und Grund verkauft und lebt jetzt in einem Altersheim. Das ist Zeitverschwendung. Wir sollten uns weiterhin an die Botschaften halten, finde ich. Die haben doch eindeutig Informationen, die sie nicht preisgeben wollen. Ich habe einen Termin bei der amerikanischen Botschaft vereinbaren können. Ellenberg und ich werden morgen bei einem der Botschaftsangehörigen vorsprechen. Mal sehen, wem die so die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Eine junge Frau steht vor einem Milchladen, in dem sie arbeitet und wartet auf ihren Liebsten. Sie wollen heiraten, haben eine nette Wohnung gefunden. Die Zukunft sieht rosig aus. Nichts in ihrem Leben deutet darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist. Er will sie von der Arbeit abholen, wie immer, wenn er in der Stadt ist. Und dann kommt er nicht. Er ist mit einem Mann verabredet, lässt sich dort aber nicht blicken und verschwindet für ewig und alle Zeiten. Ist es nicht schlicht und ergreifend ein Fall von Selbstmord? Und er hat mit der Leiche im See nichts zu tun? In keinem offiziellen Melderegister taucht ein Mann namens Leopold auf, der um diese Zeit verschollen ist. Die Kollegen vermuteten damals, dass er vom Land kam und hier in der Stadt nur eine Liebschaft mit dieser Frau hatte. Du meinst also, dass er vielleicht wieder nach Midfjordur in den Schoß der Familie zurückgekehrt ist und nicht mehr in Reykjavik rumgebumst hat? In Reykjavik rumgebumst? Ja. Wie hältst du deine Frau noch mit dir aus? Naja, diese Version ist keineswegs dümmer als alle anderen. Ist es wirklich möglich, in Island in Bigamie zu leben? Nein, dazu sind wir viel zu wenige. Aber vielleicht ist es auch in einer kleinen Gesellschaft möglich, zumindest eine Zeit lang Doppelleben zu führen. Und was ist dann mit der Leiche im See? Ich bin der Meinung, dass wir nach einem Ausländer suchen müssen. Ich finde die Vorstellung ganz einfach absurd, dass es sich um einen Isländer handeln soll, dem man ein russisches Abhörgerät angebunden hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so etwas hier passiert. Kalter Krieg, Merkwürdige Zeit. Ja. Merkwürdige Zeit. Immer, wenn ich an früher denke, habe ich Ilonas Gesicht vor Augen, als ich sie zum ersten Mal sah. Als ich mit ihr in der Wohnküche saß und ihr ein Gedicht von Jonas Hatgrimsson erklärte. Und als sie mich zum ersten Mal küsste. Manchmal kann ich heute noch ihren weichen Kuss auf meinen Lippen spüren. Beide waren Dichter und Freunde. Johan Jonsson und Halvor Laxness. Sie haben genau da gesessen, wo wir jetzt sitzen, vor der Thomaskirche. Kannst du dir das vorstellen? Der eine ist der berühmteste Dichter Islands geworden. Der andere ist an Tuberkulose gestorben. Du bist immer so traurig, wenn du von deinen Isländern erzählst. Ach nein, es fasziniert mich einfach, dass die beiden durch die gleichen Straßen und Gassen hier in dieser Stadt gegangen sind wie wir. Zwei isländische Dichter. Sei nicht traurig, mein süßer Tomasz. Komm, lass uns gehen. Warum? Ist etwas nicht in Ordnung? Da steht ein Mann. Was für ein Mann? Der Mann da hinten. Nein, nicht ihn schon. Ich habe ihn gesehen. Gestern. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Was ist das für ein Mann? Studiert er an der Universität? Nein, ich glaube nicht. Er ist älter. Glaubst du, dass er dich beschattet? Nein, nein, es ist nichts. Komm, lass uns einen Tee trinken gehen. Komm. Die Nazis konnten nur besiegt werden, weil Stalin den Aufbau der Industrie so vorangetrieben hatte. Er hat aber auch mit Hitler paktiert. Eine Diktatur erzeugt Furcht und sklavische Unterwürfigkeit. Das bekommen wir jetzt deutlich in Ungarn zu spüren. Wir sind keine freie Nation mehr. Niemand hat uns gefragt. Uns, das Volk. Nein, das glaube ich nicht. Guck dir doch bloß die Wahlen hier an. Angeblich sind das freie Wahlen. Aber es gibt letzten Endes nur eine Partei. Was ist daran frei? Nicht. Wenn du anderer Meinung bist, kommst du ins Gefängnis. Nicht so laut. Was ist das, hä? Soll das vielleicht Sozialismus sein? Vor 2 Jahren sind hier die sowjetischen Panzer angerollt, um den Volksaufstand niederzuschlagen. Sie haben auf die Menschen geschossen. Auf Menschen, die etwas verändern wollten. Ilona, bitte. Und dann diese gegenseitige Kontrolle. Sie behaupten, dass es zu unserem Nutzen wäre. Wir sollen unsere Freunde und Familien aushorchen, ob sie antisozialistische Anschauungen haben. Die Partei braucht einfach Zeit, um sich zu etablieren. Die Leute haben Angst. Du darfst deine Augen nicht vor der Realität verschließen, Thomas. Nein. Ihr lasst euch von der westlichen Propaganda beeinflussen. Sie wollen die Solidarität unter den kommunistischen Staaten untergraben, weil sie Angst davor haben. Das stimmt nicht. Thomas. Ich will mich nicht mit dir streiten. Ich doch auch nicht. Ärgert dich das, was sie sagt? Wer? Ilona. Kennst du Ilona? Ich weiß, wer sie ist. Und du weißt von uns? Hier erfährt man alles. Ilona stammt aus Ungarn. Deswegen ist sie nicht ganz so naiv wie wir. So naiv wie wir? Vergiss es. Was ist denn los, Hannes? Was soll denn das? Ich will mich nicht in das einmischen, was hierzulande geschieht. Das hier ist ein einziger Krampf. Ich möchte nur wieder nach Hause und das alles vergessen. Ja, aber du bist immer noch hier. Die Universität ist in Ordnung. Und ich habe meine Zeit gebraucht, um die Lüge zu durchschauen. Was hast du durchschaut? Diese ganze verfluchte Lüge. Wir wurden mit solchem Quatsch wie das Paradies der Proletarier hochgepäppelt. Daheim in Island haben wir doch immerhin die Möglichkeit, uns mit unseren Gegnern auseinanderzusetzen. Und wir können unsere Meinung in Zeitungsartikeln veröffentlichen. Hier ist das verboten. Es gibt nur die Parteilinie und damit basta. Und Ilona? Vergiss sie am besten. Was meinst du damit? Nichts. Warum redet ihr andauernd über Meinungsfreiheit? Du und Ilona. Sieh dir doch bloß an, was sie mit den Kommunisten in den USA machen. Sieh dir doch an, wie sie keine Arbeit bekommen und aus dem Land gewiesen werden. In den USA ist die Kommunistische Partei verboten. Dort ist auch nur eine Meinung zugelassen. Und das ist die Meinung der Monokapitalisten, der Imperialisten, der Militaristen. Alles andere wird ausgeschlossen. Alles. Die Leute trauen sich nicht zu sagen, was sie denken, weil hier alles und jeder bespitzelt wird. Hast du dich eigentlich jemals mit einem hier außerhalb der Uni unterhalten? Du bist hier als Gast der Werktätigen, der Menschen in diesem Land. Sie bezahlen deine Ausbildung. Und du solltest dich schämen, so zu reden. Ach, geh doch nach Island zurück. Thomas. Thomas! Was ist los mit dir? Ach, nichts, Lothar. Komm schon, Mann. Erzähl's mir. Na los, ich lade dich zum Bier ein. Hi, ich bin Patrick Quinn. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ich soll Ihnen also im Zusammenhang mit dem Knochenfund behilflich sein, mit diesem Skelett im, wie heißt diese See noch? Im Kläuferwatten? Kläuferwatten. Aha, ja. Wie Sie vermutlich wissen, hat man früher die personelle Besetzung der Botschaften genauestens überwacht. Die Kommunisten haben uns observiert und wir die Kommunisten. So lief das damals. Sie machen das vielleicht auch heute noch? Ja. Das geht Sie wohl nichts an. Also, wir haben in unserem Archiv recherchiert. Laut unserer Unterlagen verhält es sich so, dass ein Angehöriger der DDR-Vertretung ins Land kam. Aber wir konnten nicht feststellen, dass er Island wieder verlassen hat. Der Mann war ein DDR-Spion. Und als solcher war er bei uns bekannt. Es hatte ganz den Anschein, als sei er vom Erdboden verschluckt worden. Vom isländischen Erdboden. Was glauben Sie, was damals passiert ist? Oder was hat man damals geglaubt? Sie haben ihn umgebracht und im Garten verscharrt. Sie haben ihren eigenen Agenten liquidiert oder, wie sich jetzt herauszustellen scheint, in diesem See versenkt. Festgebunden an eins von ihren Abhörgeräten. Im Herbst 68 verschwand der Mann von der Bildfläche. Und was wissen Sie über diesen Mann? Ich meine, besaß er Freunde hierzulande oder Feinde im Ausland? Dazu haben wir keine Informationen. Aber wir wissen natürlich nicht alles. Wir haben den Verdacht, dass im Herbst 68 etwas vorgefallen sein muss, aber wir wissen nicht was. Vielleicht ist er uns aber auch einfach entwischt. Tja, ich würde Ihnen gerne weiterhelfen, aber... Ja, vielen Dank. Danke. Always happy to help. Nur eins noch. Und was? Er hieß Weiser. Weiser? Ja, Lothar Weiser. Er wurde in Bonn geboren und interessanterweise sprach er Isländisch wie ein Einheimischer. Ja, was schreibt er? Er liest schon vor. Also, du hast mich gefragt, was in Leipzig passiert ist, was mit mir passiert ist. Es ist sehr einfach. Sie haben mich wiederholt gebeten, meine Freunde zu bespitzeln. Und Informationen darüber weiterzugeben, was ihr über den Sozialismus sagt, über die DDR, über Ulbricht und was für Radiosender ihr hört. Alles klar. Ich habe mich geweigert, für sie den Denunzianten zu spielen. Sie haben mir gedroht, mich von der Uni zu schmeißen, aber ich habe mich geweigert. Immerhin haben sie mich noch geduldet, bis du aufgetaucht bist. Warum konntest du mich nicht in Ruhe lassen? Hannes gibt mir die Schuld dafür, dass man ihn ausgewiesen hat. Der spinnt ja. Ich nehme das bloß nicht ernst. Aber warum behauptet er das? Hey, denk nicht weiter drüber nach. Er versucht bloß, die Schuld für sein Fehlverhalten anderen zuzuschieben. Er hätte Leipzig schon lange verlassen sollen. Vielleicht hast du recht, ja. Ist sonst alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Er ist nur, weil... Oder... Ja, wir finden, dass du uns irgendwie aus dem Weg gehst. Ja, ist vielleicht auch Quatsch. Ja, natürlich ist das Quatsch. Ach, bei mir hat sich doch so vieles geändert. Hm. Da ist Ilona. Ja, ich weiß. Natürlich, Ilona. Weißt du eigentlich irgendwas über dieses Mädchen? Es ist schon alles in Ordnung, Emil. Jetzt mach dir doch keine Gedanken. Ja. Herr Lothar hat etwas über Sie gesagt. Lothar? Ist er wieder da? Er hat vorgestern Abend in der Küche mit uns zusammen gesessen. Er brachte Schweinekoteletts mit. Der kommt immer an Essen ran. Was hat er über Ilona gesagt? Weshalb, Weshalb hat er über sie gesprochen? Hey, nichts. Bloß, dass sie Ungarin ist und dass die Ungarn mit Vorsicht zu genießen sind. Irgendwas in dem Stil. Mhm. Ja, alle reden darüber, was in Ungarn passiert, aber niemand scheint genau zu wissen, was wirklich los ist. Hast du vielleicht durch Ilona irgendwas mitgekriegt? Nur, dass die Leute über Veränderungen reden. Was hat Lothar genau über Ilona gesagt? Er hat gesagt, dass er nicht wüsste, woran er bei ihr ist. Er hat seine Zweifel daran, dass sie eine überzeugte Sozialistin ist. Und ja, außerdem meinte er, dass sie einen schlechten Einfluss auf die Leute in ihrer Umgebung hat. Sie würde hinter dem Rücken von Leuten schlecht über sie reden. Auch über uns. Und über dich. Aber warum sagt er sowas? Was weiß er schon über Ilona? Ja, er kennt sie doch gar nicht. Das hat er vielleicht nur so dahergeredet. Okay. Komm, mach dir keine Sorgen, ha? Komm. Nur komisch, dass Leopold hier nirgendwo im System aufzufinden ist. Mhm. Ganz schön mysteriöse Figur, dieser Leopold. Die wenigen, die hier diesen Namen haben, sind auffindbar. Seine Verlobte sagt, dass er viel im Ausland gewesen ist. Er hatte einen leichten Akzent. Kann schon sein, dass er dort geboren wurde. Schwer zu sagen. Warum gehst du davon aus, dass er wirklich Leopold heißt? Ach, dieser Lothar muss doch bestimmt auch einen Akzent gehabt haben. Was meinst du damit? Naja, dieser Typ von der amerikanischen Botschaft hat doch gesagt, dass dieser Lothar Weiser fließend Isländisch gesprochen hat. Der hat doch bestimmt einen Akzent gehabt. Ja, das ist sicher ein Punkt, den man ins Auge fassen muss. Vielleicht sind Lothar und Leopold ein und dieselbe Person? Wir sollten miteinander reden. Komm schon, Thomas. Was ist denn los? Nichts, Lothar. Wir haben nichts zu bereden. Ganz im Gegenteil. Wir haben sehr, sehr viel miteinander zu bereden. Lass mich in Ruhe! Ist es wegen Hannes? Benimmst du dich seinetwegen so komisch? Lass mich in Frieden! Wir müssen uns mal über deine Ilona unterhalten. Wovon redest du? Wir wissen, dass sie geheime Treffen organisiert. Wir wissen auch, welche Leute da zusammenkommen. Und welche Propaganda dort verbreitet wird. Was? Lass dir doch von uns helfen. Von euch? Komm! Wer seid ihr? Was machst du eigentlich? Komm! Lass mich! Entweder du kommst freiwillig mit, oder die werden dich holen. Setz dich hier hin. Was sind das für Fotos? Das solltest du uns wohl besser sagen. Weißt du, was das für Leute darauf sind? Ich kenne die Leute nicht. Außer Ilona natürlich. Warum habt ihr diese Fotos gemacht? Selbstverständlich kennst du diese Leute nicht. Nur die schöne, schöne Ilona. Die kennst du, ne? Kennst sie sogar besser als Hannes, dein Freund. Was soll das? Thomas, wir wissen von den geheimen Versammlungen deiner Ilona. Auf diesen Treffen werden staatsfeindliche Aktionen geplant. Davon habe ich noch nie gehört. Das glaube ich nicht. Red keinen Blödsinn, du dämlicher Idiot. Was glaubst du, wer wir sind? Wir dulden keine antikommunistische Unterwanderung. Und erst recht nicht von irgendwelchen verfluchten Ausländern. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr redet. Dann frag doch mal deine Ilona. Das würde uns nämlich sehr interessieren. Was meint ihr denn damit? Ich soll sie fragen. Soll ich sie aushorchen? Mein Gott. Und wenn ich mich weigere? Du weigerst dich nicht. Denn das kannst du nicht. Du kommst nicht so billig davon wie Hannes. Du willst doch vor allem Ilona nicht verlieren, oder? Komm schon, Thomas. Es ist sehr wichtig für uns. Was bist du eigentlich? Wie kann man nur so ein Mensch sein? Entweder man ist Sozialist oder man ist keiner. Nein. Am nächsten Tag war Ilona verschwunden. Ich hatte nicht einmal mehr die Möglichkeit, sie zu warnen. Kattel war bei ihr, als sie anrückten und Ilona festnahm. Was ist passiert? Nun sag schon. Es klopfte an der Tür. Und? Sie brüllten etwas, was wir nicht verstanden. Ilona ging zur Tür und als sie öffnete, stürmten sie herein. Wie viele waren es? 5, vielleicht 6, ich kann mich nicht erinnern. Sie fragten Ilona nach ihrem Namen und dann haben sie abgeführt. Konntest du nicht fragen, wohin sie mit dir wollten? Konntest du nicht irgendwas machen? Da war nichts zu machen, das müsst ihr verstehen. Was wollten diese Kerle? Was haben sie mit ihr gemacht? Warum will mir niemand etwas sagen? Jetzt beruhige dich. Warum kriegt man keine Antworten? Es kommt bestimmt wieder alles in Ordnung. Wusstet ihr das? Ach, natürlich nicht. Was? Sie hat es mir gesagt, als wir uns zuletzt sahen. Niemand hat etwas gewusst. Was? Dass sie schwanger war. Oh Gott. Sie hatte es gerade erfahren. Wir bekommen ein Kind. Kapierst du jetzt? Kapierst du, wie abscheulich das ist? Diese verdammte Scheißbespitzelei und diese Denunziation. Wer macht sowas? Irgendeiner muss sie verraten haben. Ich frage mich, wer es war. Ich habe immer gewusst, dass ich irgendwann noch mal Fragen über den Mann beantworten muss. Das Ganze war ziemlich rätselhaft. Wahrscheinlich hätte ich euch schon damals die Wahrheit sagen sollen, aber... Die Wahrheit? Ja. Ich wollte ihn zuerst gar nicht einstellen. Was? Eigentlich haben sie mich dazu gezwungen. Ich musste einem verflixt guten Mann kündigen, um Leopold einzustellen. Der ist dann durch die Gegend kutschiert. Niemand hat so wenig verkauft wie Leopold. Wer hat dich dazu gezwungen, ihn einzustellen? Sie haben gesagt, ich dürfte niemandem davon erzählen und deswegen... Aber ich habe mich bei dieser Geheimniskrämerei die ganze Zeit über nicht wohl gefühlt. Na komm, inzwischen sind ja einige Jahrzehnte ins Land gegangen. Jetzt kann es doch wohl kaum noch jemand schaden. Nein, wahrscheinlich nicht. Sie haben mir damit gedroht, jemand anderem die Vertretung zu übergeben. Wer hat dich gezwungen, Leopold einzustellen? Die Hersteller in Deutschland. Ich meine, in der DDR damals. Du weißt, dass ich nichts für dich tun kann. Ich hab dir das bereits gesagt. Lass mich in Ruhe. Hast du was mit Ilonas Verhaftung zu tun? Du hast vielleicht sogar selber den Befehl zur Verhaftung gegeben. Hast du ihnen gesagt, dass sie gefährlich ist? Dass man sie aus dem Verkehr ziehen muss? Dass sie antikommunistische Propaganda verbreitet? Dass sie Widerstandstreffen organisiert? Ja, Schnauze! Warst du das, Lothar? War das deine Aufgabe? Wer bist du? Sag es mir! Lass mich in Ruhe! Was hast du Ilona angetan? Wo ist sie? Sag es mir. Ich habe nichts getan. Sondier deine Umgebung, du dämlicher Isländer. Die Zeit nach Ilonas Verschwinden war wie ein unbegreiflicher Albtraum. An welche Behörde ich mich in Leipzig auch wandte, überall stieß ich auf Ablehnung. Niemand konnte mir sagen, was aus ihr geworden war, wohin man sie gebracht hatte. Auch das isländische Außenministerium wollte nicht helfen. Ilona war keine Isländerin. Und wir waren nicht verheiratet. Auf der Heimreise erfuhr ich, dass das russische Militär in Ungarn einmarschiert war. Hallo? Spreche ich mit Miroslav? Ja, so können Sie mich auch nennen. Patrick Quinn von der amerikanischen Botschaft hat mir erzählt, Sie wären bereit, mir einige Informationen über einen gewissen Lothar Weiser zu liefern. Was zahlen Sie dafür? Uns wurde gesagt, dass Sie mit uns kooperieren. Kooperieren? Nadja, он, видимо, платить совсем ничего не будет. Как думаешь, что будем делать? Na schön. Lothar Weiser war einer von den DDR-Spitzeln auf Island. Und was hat er hier gemacht? betitelte sich als Wirtschaftsreferent. Das taten sie alle. War er denn etwas anderes? Lothar Weiser arbeitete nicht nur für die Handelsvertretung der DDR, sondern auch für die Stasi. Seine Aufgabe war es, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Und darauf verstand er sich ausgezeichnet. Hm. Und hat er, wie soll ich das nennen, hat er Komplizen hier in Island gehabt? Meines Wissens nicht. Aber das bedeutet nicht, dass er sie nicht gehabt haben könnte. Und hatte er isländische Freunde, an die sie sich erinnern können? Über seine Verbindung zu Isländern weiß ich nichts. Okay. Und was wissen Sie über Lothar Weises Verschwinden? Sind Sie sicher, dass Sie mir kein Geld geben können? Absolut sicher. Надя стоит с ним продолжать, они все равно платить не будут. Also gut. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, das war bei einem Empfang in unserer, in der sowjetischen Botschaft. Kurze Zeit später hieß es, dass er spurlos verschwunden wäre. Das war im Jahre 1968. Ja, es waren schlimme Zeiten. Wegen Prag damals und ja, und in dem Zusammenhang hat sich Weiser bei einem Empfang, also bei diesem Empfang in der Botschaft, über den Ungaraufstand von 1956 ausgelassen. Und was hat er gesagt? Er sprach über irgendwelche Ungarn, die er in Leipzig kannte. Vor allem über eine Frau, die damals viel mit isländischen Studenten zusammen war. Erinnern Sie sich vielleicht noch, was er genau gesagt hat? Er sagte, dass er wüsste, wie man mit diesen politischen Abweichlern umspringen müsste, diesen Dissidenten in der Tschechoslowakei. Am besten sollte man sie alle, wie sie da wären, einfach schnappen und in den Gulag befördern. Er war angetrunken. Und kurz darauf haben Sie gehört, dass er verschwunden ist? Es ging das Gerücht herum, dass sie ihn selber liquidiert hätten, die Ostdeutschen. Hallo? Hallo? Bist du Hannes? Wer seid ihr? Hast du nicht in den 50er Jahren in Leipzig studiert? Warum fragt ihr nach Leipzig? Du bist 1952 dorthin gegangen, nicht wahr? Kennst du einen Lothar Weiser? Stimmt. Ich war in Leipzig. Kommt doch rein. Ich hätte nie erwartet, dass ich Lothar eines Tages in Reykjavik sehen würde. Er war plötzlich da, ging mitten auf der Straße. Ich erkannte ihn sofort, obwohl ich ihn viele Jahre nicht gesehen hatte. Vorsichtig folgte ich ihm. Emil, was machst du hier? Thomas? Bist du das? Was? Wieso weißt du, dass ich hier bin? Lothar. Er hat mich hierher geführt. Du bist Lothar gefolgt. Was willst du hier? Bist du allein? Ja, ich bin allein. Jetzt bist du hier, und? Ja. Du erinnerst dich an Ilona? In Leipzig? Ilona? Ja. Ilona und ich, wir waren zusammen. Ja, natürlich erinnere ich mich an Ilona. Was ist mit ihr? Kannst du mir sagen, was aus ihr geworden ist? Kannst du es mir vielleicht jetzt sagen, nach all diesen Jahren? Du weißt doch was darüber. Wovon redest du eigentlich? Von Ilona. Denkst du wirklich immer noch an sie? Weißt du irgendetwas? Weißt du, was aus ihr geworden ist? Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wovon du redest. und habe es nie gewusst. Du hast hier nichts zu suchen. Geh. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Was ist das für ein Schuppen? Und seit wann bist du wieder in Island? Sieh lieber zu, dass du hier verschwindest. Wissen noch mehr Leute, dass ich hier bin? Sag mir, was aus Ilona geworden ist. Jetzt! Mach, dass du rauskommst, habe ich gesagt. Verpiss dich! Ich kann dir bei diesem Quatsch nicht weiterhelfen. Was hast du dafür bekommen, dass du Ilona verraten hast? Was haben sie ihrem Handlanger dafür gegeben, hä? Hast du Geld gekriegt? Oder gute Noten? Hast du Arbeit bei ihnen bekommen? Los, sag's! Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du redest. Es war meine Schuld, nicht wahr? Hör doch nicht mit diesem Quatsch auf. Hau ab, vergiss das Ganze. Ich selbst habe dir doch davon erzählt, was Ilona damals so gemacht hat. Ich selbst habe dich auf ihre Spur gebracht. Geh endlich! Ich habe mit Hannes gesprochen. Er hat mir von dir und Lothar erzählt. Dir ist doch das Studium schwergefallen, nicht wahr? Was hast du dafür bekommen, deine Freunde zu verraten? Na komm, sag's, komm! Ilona war eine Betrügerin. Mich hat sie nicht missionieren können, aber du bist sofort umgefallen. Ja, weil sie dich abgewiesen hat. Weil sie nichts mit dir zu tun haben wollte. Du hast völlig recht. Du warst es selbst. Du kannst niemand anderem die Schuld geben als dir selbst. Du hast mir freiwillig von ihren Geheimtreffen erzählt. Ja. Und von ihren Ansichten und den Ideen, die Menschen dazu anstacheln, gegen den Sozialismus zu kämpfen. Auf, du warst es selbst. Es waren deine Worte, hör auf damit, die dazu geführt haben, dass Ilona verhaftet wurde. Ich dachte, dass es zwischen uns Isländern keine Geheimnisse gäbe. Ich war so idiotisch zu glauben, dass wir Freunde wären. Ilona war eine verdammte Schlampe. Halt dein blödes Maul! Thomas, was hast du gemacht? Ich habe Emil umgebracht. Was? Ich möchte nicht, dass irgendwas von dem, was ich sage, verwendet werden kann. Ich will keine Bespitzelung. Ich auch nicht. Ja, bitte. Ich habe das jahrzehntelang verdrängt. Ich wollte es vergessen. Was vergessen? Ich habe Lothars Namen schon lange nicht mehr gehört. Er wollte, dass ich meine isländischen Kameraden bespitzle. Aha. Er sprach fließend Isländisch. Arbeitete für die SED oder die FDJ. Es war offensichtlich seine Aufgabe, die Studenten auszuhorchen. Mhm. Und wie? Da gab es diverse Möglichkeiten. Weißt du, ob ein Isländer für diesen Lothar gearbeitet hat? Warum wollt ihr das wissen? Wir müssen in Erfahrung bringen, ob er mit irgendwelchen Isländern in Verbindung stand, als er in den 60er Jahren als Wirtschaftsreferent in Island auftauchte. Vielleicht Emil. Ich glaube, dass er ein doppeltes Spiel gespielt hat. Ich habe es Thomas seinerzeit gesagt, als er mich danach fragte. Das war aber viel später, als er mich einmal besucht hat. Da stellte er mir nämlich genau die gleiche Frage. Thomas. Ja, er hat mit mir zusammen in Leipzig studiert. Wir hatten beide etwas gemeinsam. Wir wurden beide relegiert. Er kam genau wie ich nach Island zurück, ohne Studienabschluss. Er musste Leipzig verlassen, wurde abgeschoben. Nach seiner Rückkehr hat er mich aufgesucht und mir von seiner Verlobten erzählt. Einem ungarischen Mädchen. Ilona. Es war irgendwie seltsam, dass er so viele Jahre später noch einmal kam, um über diese alten Dinge zu reden. Und was wollte er? Er fragte mich nach Emil. Ob Emil für Lothar gearbeitet hätte. Ich habe Emil umgebracht, Lothar. Ach du Scheiße. Was? Was ist passiert? Warum bist du auf ihn losgegangen mit deiner Schaufel? Woher hast du von ihm gewusst? Wie hast du ihn hier gefunden? Was machst du eigentlich hier? Jetzt ist er tot. Warum? Er hat etwas über Ilona gesagt. Denkst du immer noch an sie? Kannst du das denn nie vergessen? Ich dachte, ich hätte ihn gekannt. Emil. Konnte verdammt widerlich sein. War er es? Hat er euch von Ilona erzählt? Ja, er hat für uns gearbeitet. Du bist nicht besser. Thomas. Du bist kein Thomas. Da herkommen. Muss ich jetzt Angst vor dir haben? Thomas, jetzt bleib ruhig. Muss ich Angst haben? Ja, man kann niemandem trauen. Das weißt du doch wohl am besten. Du hast es mir ja beigebracht. Thomas, du musst erstens von hier verschwinden, ja? Zweitens versuchen, das alles zu vergessen. Mach jetzt bloß nicht noch mehr Dummheiten, okay? Ich erledige das mit Emil. Und ruf ja nicht die Polizei. Warum? Warum willst du mir helfen? Ich hab geglaubt, dass... Da gibt es nichts zu glauben. Hau jetzt ab! Was geht hier eigentlich vor? Was sind das für Apparate hier? Und was sind das für Fotos? Das hier geht dich nichts an. Natürlich geht mich das an! Nein, vergiss es. Es hat nichts mit dem zu tun, was in Leipzig war. Ich werde nicht gehen, ehe du mir alles erklärt hast. Friese. Was ist hier los, Lothar? Die Fotos sind von militärischen Einrichtungen hier in Island. Niemand will für uns arbeiten. Deswegen haben wir Emil hierher geholt. Für ihn war das ganz selbstverständlich. Wir haben ihm eine Arbeit verschafft, die es ihm ermöglichte, in Island herumzureisen, ohne dass er Verdacht erregte. Emil war Feuer und Flamme. Er fühlte sich wie ein richtiger Spion. Und er wollte unbedingt unter falschem Namen operieren. Er nannte sich Leopold. Ich weiß nicht, was das sollte. Emil liebte das Doppelspiel. Ja, und was? Was wirst du jetzt mit ihm machen? Da gibt es einen See, südlich von Reykjavik. Den nutzen wir manchmal als Deponie, um bestimmte Dinge zu entsorgen. Weißt du, ich hab dich die ganzen Jahre über gehasst, Lothar. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte dich völlig vergessen. Woher weißt du, dass ich nicht direkt zur Polizei gehe? Weil du absolut keine Schuldgefühle diesem Mann gegenüber hast. Deswegen wirst du das Ganze hier vergessen, ja? Deswegen ist das hier nie passiert. Ist dir das klar? Weißt du, was aus Ilona geworden ist? Ich weiß nicht viel. Ich habe gehört, sie hat versucht zu fliehen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehr weiß ich nicht. Ist sie tot? Bestimmt. Okay, pass auf. Die Polizei muss glauben, dass er aufs Land gefahren ist. Und ich muss meine Leute überzeugen. Das könnte schwierig werden. Sie glauben sowieso kaum noch etwas von dem, was ich sage. Warum nicht? Ich bin etwas unartig gewesen. Und das wissen sie, glaube ich. Lieber Kommissar Erlendür, ich habe versucht, mich bei der Schilderung der Ereignisse so klar und deutlich wie möglich auszudrücken. Und obwohl viele Jahre seitdem vergangen sind, die Erinnerung ist immer noch so lebendig wie damals. Ich weiß, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr zu mir kommt. Aber ohne meine Hilfe werdet ihr den Fall nie vollständig lösen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist richtig. Jetzt kann ich alles akzeptieren. Und wenn ich nichts hinterlasse außer der Wahrheit, dann ist es genug. Er kommt wieder. Entschuldigung? Der See. Sunna. Ich bin die Hydrologin, die damals die Knochen gefunden hat. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Doch. Jetzt erinnere ich mich. Habt ihr herausgefunden, wer das war? Sozusagen. Ich habe nichts darüber gehört oder gelesen. Nein. Das wird erst später bekannt gegeben. Er hieß Emil. Es stellte sich heraus, dass ihn niemand vermisste, außer einer alten Frau, die ihn unter dem Namen Leopold kannte. Ah ja? Das ist eine lange Geschichte. Ich lese sie vielleicht in der Zeitung. Vielleicht. Also dann. Mach's gut. Kältezone von Arnaldur Indridason. Aus dem Isländischen von Coletta Bürling. Bearbeitung Claudia Katanik. Die Rollen und ihre Darsteller waren Erlendür, Bernhard Schütz. Elinborg, Sandra Borgmann. Sigurdur Oli, Michele Kutschufo. Thomas Simon Roden. Elona Rita Lengiel. Lothar Thomas Arnold. Emil Martin Bross. Und als alter Thomas Michael Evers. In weiteren Rollen Götz Argus, Daniel Berger, Sigrid Bode, Klaus-Dieter Klausnitzer, Lutz Günermeier, Waldemar Hoge, Steve Hudson,